ich habe nichts mehr gesagt. Ich bin auch nicht sicher, wo meine gute Absicht aufhört und die pure Neugierde beginnt. Josef schweigt. Das habe ich zu respektieren. Es ist etwas anderes, an was ich mich jetzt gewöhnen muss. Ich weiß heute nicht mehr, wann genau mein Verdacht begann. Wahrscheinlich neulich, als ich mal wieder mit den Nachbarn von oben gesprochen hatte, dem jungen Paar, das genau über mir wohnt. Wir redeten über Hausangelegenheiten und beiläufig erwähnte ich die beiden Brüder, die das junge Paar ja auch kennen musste. Aber die zwei sahen mich nur irritiert an und sprachen dann von etwas anderem. Komisch, dachte ich. Sie mussten den Bruder doch auch schon oft gesehen haben, im Morgengrauen im Hinterhof. Aber gut, vielleicht schliefen die da immer noch. Naja, vielleicht habe ich mir da schon etwas gedacht. Vor kurzem jedenfalls begegnete ich Josef wieder mal im Treppenhaus, frühmorgens. Es war Wochenende und ich wollte mit Freunden in die Berge fahren. Ich traf ihn vor seiner Tür. Er schien überrascht, sah auf meinen Rucksack und sagte dann wieder seinen Spruch, den ich schon lange nicht mehr gehört hatte. Recht so, die anderen liegen schon längst auf dem Friedhof, aber wir können noch rausgehen, an die Sonne, ins Licht. Er grinste und hob die Hand zum Gruß. Ich grüßte zurück und wollte schon fröhlich weitergehen, da bemerkte ich sie. Die Plastiktüten in seiner Hand, die Taubenfedern an seinem Morgenmantel.